Band 2, Kapitel 21 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 21. Aber bald verstummte der Gesang der angreifenden Alamannen. Der Zorn, der Grimm erstickte ihnen die Luft dazu, denn abermals fielen sie in dichten Haufen. Hatten sie den weit überlegenen Waffen doch wieder nur die nackte Brust, den Speer, oft ohne Metallspitze, nur im Glimmfeuer hart gebrannt und freilich auch ihr todesfreudiges, blind anstürmendes Heldentum entgegenzuwerfen. Der ungleiche, verlustreiche Kampf reizte ihren Zorn zu furchtbarer, wild aufflammender Wut. Sie übertraf jetzt, was man sonst an Germanen gewohnt war. Ihr langes Haar, nach suebischer Sitte gegen den Wirbel emporgekämmt und in einem Büschel zusammengebunden, schien sich zu sträuben. Aus ihren Augen sprühte der blaue Zorn. Immer und immer wieder führten Knodomar und die Könige zu Fuß kämpfend an der Spitze des Keils neue Haufen gegen den Lanzenrechen, der ihnen aus der Schildmauer entgegenstarrte. Unablässig sprengte Merowech mit den Reitern immer wieder von der Westseite her an, so viele der Rosse auch, getroffen von dem mörderischen Pilar, welche die zweite und die dritte Reihe der Feinde über ihr erstes Glied hinwegschleuderten, die Böschung der Hochstraße hinab in den Graben und auf das Getreidefeld stürzten. Julian hielt neben Jovian in der Mitte des Vierecks. »Sowas«, flüsterte er dem Freund ins Ohr, »sowas von Wildheit«. Von Todesmut hatte ich nicht für möglich gehalten. Ich meine, unsere Brakati da vorn erschlaffen. Sie halten's nicht mehr lange aus, dann... Dann ist's zu Ende. Dann reite ich auch sofort ab. Ich habe nicht mehr Zeit, unsere letzten Treffen heranzuholen. Die Batava meinst du, da hinten? Jawohl, wir würden sie jetzt brauchen. Du hast sie, zum Schutz des Gepäcks, zu weit zurück aufgestellt. Sie sollten... mit der Legion der Primani der allerletzte Rückhalt sein, für den äußersten Fall, für die letzte Not. Ich glaube, die kommt eben jetzt. Sie übersehen ja unsere Lage von ihrer erhöhten Stellung aus. Oh, wenn sie doch auf den Einfall kämen, ungerufen herbeizueilen. Ich habe es ihnen aber streng verboten, sie dürfen nicht. Gib acht, Julian, sieh dorthin, links, da bricht's. Wirklich, es brach. Die unablässig mit Schwert und Streitaxt geführten Hiebe hatten endlich bei den keltischen Brakati in die erste Reihe der Schilde eine Lücke gerissen. Zwar hatten sie Mannschaften aus dem zweiten Gliede sofort gefüllt, aber auch diese waren alsbald teils verwundet, teils gefallen. Aus dem dritten, letzten Glied traten nun vier Mann vor. Ein riesenlanger Alamanne, reicher als die meisten gewaffnet, saß, dass hinter diesen kein viertes Glied mehr stand. Unermüdbar hatte er mit einem Steinhammer Schild auf Schild, Helmkamm auf Helmkamm vor sich niedergehämmert. Jetzt, bei einem neuen, furchtbaren Hieb, brach ihm der Schaft in der Faust. Mit einem Fluch warf er das wertlose Holz zur Seite und reckte sich hoch auf. »Ei, Donau und Tios, ist's noch nicht genug? Gleich kann ich nicht mehr. Ich blute schon lang aus beißenden Wunden, weiß nicht wie vielen. Ich mache ein Ende, ich schwur's, ich halt's. Gebt Raum, Genossen, und dann brecht ein, wo ich euch ein Loch mache.« Ruhig, gemessenen Schrittes ging er nun etwas zurück, guten Anlauf zu nehmen. Dann rannte er völlig waffenlos mit lautem »Jetzt habt Acht« auf die Reihe der Brakati los, setzte mit gewaltigem Sprung über die beiden Vordersten im ersten Gliede hinweg, so dass er hinter ihnen zu Boden kam, wandte sich blitzschnell, packte je einen mit dem Arm um die Mitte und warf sich mit ihnen mit dem Antlitz nach vorn auf die Erde. Im Augenblick war der Liegende von den Speeren der Nebenmänner durchbohrt. Aber im selben Augenblick waren auch schon mit dem Ruf »Heil, König Agenarich!« 2, 4, 6 Alamannen in die klaffende Lücke gesprungen und stießen nun seitwärts mit den Kurzschwertern die nächsten nieder. Die Reihe der Brakati war gesprengt. Und zu gleicher Zeit hatte Merowech beim fünften Anreiten von Westen her endlich sein blutend Ross in die vorderste Reihe der Kornuti getrieben, sie auseinanderzwängend. Wohl fiel sofort das edle Tier von beiden Seiten von Speeren getroffen, aber wie er aufsprang, rief ihm eine junge Stimme von rückwärts her zu: »Allheil, lieber Herr, hier ein frisch Rösslein!« Und Friedibert schob ihn von seinem Gaul herab eines der vielen reiterlosen Pferde zu. Sofort saß der Königssohn wieder und hieb auf die nun ebenfalls durchbrochene Reihe der Kornuti ein. Noch einmal schlossen diese kampfverwetterten Söldner sich zusammen. Hoch hielt Voconius, der Fahnenträger, sein zerfetztes Zeichen. Im rechten Arm verwundet nahm er es in die linke Hand, schwang es in die Luft und rief: »Und doch siegt der Cäsar!« Einer ihrer Befehlshaber, bisher im dritten Gliede stehend, erkannte die hohe Gefahr des Augenblicks, er raffte Schild und Speer eines vor ihm Sinkenden auf und sprang über ihn hinweg in die vorderste Reihe. »Seht, Cornuti!« rief er. »Man stirbt nur einmal!« Da riss ihm ein Wurfspeer den hochgeschweiften Römerhelm mit den Wangendecken vom Kopf. Eine Flut rotblonden Haars floss auf seine Schulter. »Beinobaut, Kinderschlechter, hab ich dich!« rief Merowech, spornte den Hengst gegen ihn und spaltete ihm mit einem zornigen Streich Haupt, Antlitz, Kinn und Hals. Der fiel. Seine Nächstkämpfer wandten sich entsetzt zur Flucht. Ende von Band 2, Kapitel 21.